alten Stille wacht. Einzig weht der Wind von Norden, der die Kunden macht. Eines Herrschers muss vergehen, fremder Glaube fällt. Kommt der Schlag beim zu vergangenen, wie das Kreuz erhält. Der Hammer, das Hammer, das Kreuz, der Sturm in alles in den Kopf. Sie treuen seine Bahn, schickt sein Licht zu uns hernieder auf den Schachtelplan. Heidenkraft steht über jene, die das Kreuz gebracht. Schwert und Hammer sendet sie in ewig Licht der Nacht. Ja, das Kreuz, der Sturm geht alles an den Kopf. Zum Himmel nur noch Asche bleibt. Seinen Weg und macht sich bahnend mancher Eichspross treibt. Alte Weisen klingen neu hindurch das Heimatland. Heilgeheime rauschen wieder, wo mein Feind ausstand.